Er hieß Joe und er war nur ein Matrose. Und er fuhr in der weiten Welt umher. Auf Hawaii wäre er gerne geblieben, wenn die Sehnsucht, wenn die Sehnsucht, wenn die Sehnsucht nicht wär. Sie hieß Lou und sie hatte schwarze Augen. Der Joe, ja, der liebte sie so sehr. Und er wär niemals von ihr gegangen, wenn die Sehnsucht, wenn die Sehnsucht, wenn die Sehnsucht nicht wär. Eines Tages lag ein großes Schiff am Pier und der Joe fuhr wieder mit hinaus. Denn viel größer als das größte Glück mit ihr war die Sehnsucht nach zu Hause. Er hieß Joe und er war nur ein Matrose. Und allein fuhr er wieder übers Meer. Doch er wär mit ihr glücklich geworden, wenn die Sehnsucht, wenn die Sehnsucht, wenn die Sehnsucht nicht wär.